großen Stand findet man ihn zu dir. I want to have ever got a ghetto. Auch dass ein Bild vom Himmel komme, besser noch vom Firmament. Zehn Städte, zehn Sounds. Wir machen uns diesen Sommer auf in der Tonart und porträtieren ganz unterschiedliche Städte und ihre Musik. Chanson und Paris, Punk und London, Grunge und Seattle. Diese Verbindungen haben Musikgeschichte geschrieben. Aber wir schauen auch auf kleinere, aber nicht weniger charakteristische Klanglandschaften, wie etwa nach Bristol. In den frühen 90er Jahren war das einmal ein globales Markenzeichen. Langsame Hip-Hop-Beats, dubbige Basstropfen und Streicher aus Film-Soundtracks. Dazu ein Gesang, der so entspannt war, dass nur Tonnen von Cannabis dafür verantwortlich sein konnten. Trip-Hop wurde dieses Genre genannt, trat von Bristol aus den Siegeszug in die Welt an und es steht natürlich im Zentrum dieses musikalischen Porträts von Philipp Krohn. Auf so etwas wie den Sound von Bristol war die Welt nicht vorbereitet. Bevor Massive Attack, Portishead und Tricky zu weltweiten Stars des Trip-Hop wurden, waren die 90er von den Gitarren Nirvanas, Techno-Beats wie den von KLF und dem Gangster-Rap aus Los Angeles geprägt. Nobody loves me. Plötzlich tauchen in den Songcredits längst vergessene Komponisten wie Lalo Schifrin auf. Portisheads Album Dummy ist eines der innovativsten und gleichzeitig erfolgreichsten Alben der 90er Jahre. Beim wundervollen Plattenladen Rise Music in Bristols Innenstadt ziert es das Schaufenster. Nobody loves me. Yeah, I guess, well, that album's like one of... Dieses Album ist ein Meilenstein für Bristol, erklärt James Hankins, ein Mitdreißiger, der bei Rise Music arbeitet und Bristols Musikszene gut kennt. Es gab Portishead und Massive Attack, Tricky und Ronnie Size, all diese Dinge aus den späten 80ern und frühen 90ern. Für diese Künstler ist Bristol bekannt. Obwohl auch heute noch eine Menge Gutes von hier kommt. Mit den Trip-Hop-Künstlern, aber auch den Drum-and-Bass-Pionieren um Ronnie Size hat sich ein ganz anderes Rollenvorbild als der Gitarre spielende und singende Frontmann durchgesetzt. Bristol ist eine der Städte, von denen aus die elektronische Musik ihren Siegeszug um die Welt angetreten hat. Doch der Sound of Bristol kam keineswegs aus heiterem Himmel. Schon in den späten 70er und frühen 80er Jahren mischten Bands wie Pigbag oder The Pop Group Punk, Jazz und Funk und definierten damit einen ganz neuen Sound. Ich wollte etwas hören, das es noch nicht gab. Immer wieder habe ich punkigen Gesang und wirklich harte Reggae-Bassläufe gehört. Der Schmutz und die Kraft davon mit einem Reggae-Basslauf, der so kraftvoll wie bei Black Sabbath klingt. Musik Mark Stewart gehörte mit seiner Band The Pop Group zu den ersten Musikern, die auf eigene Faust Platten aufnahmen und im nationalen BBC-Radio auftraten. In Stewarts Musik vermischt sich die Reggae-Tradition der von den westindischen Einflüssen geprägten Stadt mit dem schmutzigen Punk-Sound, der von London und Manchester in den Westen des Landes herüberschwappt. Der Stadtteil St. Paul's erlebt die ersten englischen Straßenkämpfe in den frühen 80ern. Im Black and White Café treffen sich die experimentellen Künstler und hören basslastige Musik. Ethnische Zugehörigkeit spielt in dieser Musikszene keine Rolle. Stewart bringt aus New York die ersten Hip-Hop-Platten mit nach Bristol. Die Mitglieder des Wild Bunch-Kollektivs legen solche Musik bei ihren DJ-Sets auf. Im Dugout Club mischen sie sich mit Graffiti-Künstlern. Aus dieser Crew entsteht Massive Attack. Auch Nene Cherry hat hier ihre erste Band Rip, Rick and Panic. Gleichzeitig entsteht eine aufregende Indie-Pop-Szene um die Blue Aeroplanes und The Flatmates. Independent-Labels gründen sich. Mark Stewart von The Pop Group hat allen die Überzeugung gegeben, dass man von der Universitätsstadt an der Peripherie ins Zentrum rücken kann. Im Plattenladen Rise Music kann man der heutigen Szene der Stadt nachspüren. Junge Künstler wie Oliver Wilde arbeiten hier und gehen ihrer Lust auf sperrigen Pop nach. Heute ist Bristol ein freundlicher Ort, um Musik zu machen. Jeder ist bereit, anderen zu helfen. In London oder anderswo gibt es das nicht, weil jeder zu fokussiert ist. Es gibt viele Bands, die zusammenarbeiten und Mitglieder tauschen, andere Bands produzieren oder Studiozeit teilen. Bristol steht nicht auf einer Stufe mit den britischen Metropolen, aber es hat eine eigenständige und sympathisch abseitige Musikkultur hervorgebracht. Manchmal stößt sie sogar Dinge an, die in der ganzen Welt Gehör finden. Wie einst mit Trip-Hop und Drum and Bass.